Ich hätte so gern mit dir am Meer gesessen, wir hätten die Wellen gezählt. Doch vielleicht haben wir's einfach vergessen. Und uns hat leider die Zeit gefehlt, leider die Zeit gefehlt. Uns hat beiden die Zeit gefehlt, leider die Zeit gefehlt. Wir hätten geredet, nichts von Bedeutung, über Gott und die Welt. Doch vielleicht war an dem Tag das Wetter grad schlecht. Und uns hat beiden die Zeit gefehlt, leider die Zeit gefehlt. Uns hat beiden die Zeit gefehlt, leider die Zeit gefehlt. Es wäre so ein Moment gewesen, nicht bedeutend oder wichtig oder so. Aber einer für die Ewigkeit, weil er ehrlich war und froh. Jetzt ist der Strand so menschenleer und der Sand ist kalt und nass. Man trägt die nicht genutzten Tage ein in seinen Reisepass. Ich hätte so gern mit dir am Meer gesessen, der Vater und sein Sohn. Wir haben's nie gemacht, du weißt ja schon. Ja, uns hat leider die Zeit gefehlt, leider die Zeit.